Wie sagen die Australier immer, alles easy. Make it easy hörten wir gerade von Ben Browning, der kommt aus Australien. Der Name sagt dann erstmal nichts, aber wenn man seine andere Band kennt, dann wahrscheinlich doch Oho. Das ist nämlich Cut Copy, die man kennt als ziemlich schicke und ziemlich gute Elektro-Band. Und ja, er selbst spielt dort Bass und hat nebenbei mal schon so ein bisschen selbst an seinem Synthie-Pop zusammengebastelt, zusammengeschraubt und jetzt mit Turns sein Debütalbum veröffentlicht. Ben Browning war das gerade mit Make it easy. Ihr hört den Sunday Service, ich habe noch Musik für euch mit der Band of Monsters and Men. Aus Peru sind dabei Kanaku IL Tigre, dann gibt es Jaakko Aino Kalevi, der kommt aus Finnland. Es gibt ganz viel ruhige Klaviermusik mit Nils Frahm und außerdem noch FFS, das sind die Sparks mit Franz Ferdinand. Aber erstmal hier ein anderer alter Bekannter und zwar Giant Sand, die Band um Howie Gelb, haben gerade eben mit Heartbreak Pass eine neue Platte veröffentlicht. Viele Gäste dabei gewesen, die die Klinke sich in die Hand gegeben haben, des Studios von Katie Tunstall hinüber zu, weiß ich nicht, Grantley Phillips. Dann war Jason Little von Duranity dabei, Steve Shelley von Sonic Youth und so weiter und so fort. Die Gästeliste extrem lang. Hier kommt Giant Sand mit Eye Opening. Damnedest thing, Eye Opening. Better take notes now, like a scientist. She meant everything. We were young as spring and made love like alchemists. My wife, my life, my everything. Life's a storm, keeping each other warm. Whatever threatens the way. Game changer, no matter the danger. Babies come just to save the day. My wife, my life, my everything. Children grow, and all they need to know is right at hand here. Reconfigure to persevere, and fate is just the commander. My wife, my life, my everything. You're beholding on when the best years are gone, building up quite a resistance to whatever's gone. It only makes you strong on a whole new plane of existence. Damnedest thing, eye opening. Better take notes now, like a scientist. She means everything. Loving like alchemists. Tja, Giant Sand klingt auch wie eh und je eigentlich. Das sind, glaube ich, auch keine großen Überraschungen mehr zu erwarten, wenn die eine neue Platte rausbringen. Heartbreak Pass heißt die neueste und ihr Song gerade eben hieß Eye Opening. Die nächste Band sind Of Monsters and Men, kommen aus Island und hatten vor 4 Jahren mit ihrem Debütalbum, wie hieß es noch, es hieß My Head is an Animal, einen riesengroßen durchschlagenden Erfolg. Die Band hat viele, viele Platten verkauft, viele, viele Konzerte gegeben und ist so ein bisschen so zu Superstars aufgestiegen. Habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich so die Presse mir anschaue und ich frage mich manchmal, warum eigentlich solche Musik so stark und viel konsumiert wird. Meine Tasse Tee ist das nicht. Die neue Platte heißt Beneath the Skin und die hat vom Klangniveau, klingt ja eigentlich eher so nach Eurovision Song Contest, wenn ich ganz ehrlich bin, also vom Niveau der Songs. Ein, zwei bessere gibt's auch dabei. Einen davon hören wir jetzt mit Wolves Without Teeth. Open my chest and color my spine. I'm giving you all, I'm giving you all. Swallow my breath and take what is mine. I'm giving you all, I'm giving. Die Klavierklänge gerade eben kamen natürlich von Nils Frahm, der in Berlin lebende Komponist und Klavierspieler, hat vor kurzem eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Solo. Er macht eigentlich ja zu meisten Teil schon Solo-Musik, aber jetzt sozusagen auch richtig offiziell mit Albumtitel. Und diese Platte wurde aufgenommen bei einem richtig großen Klavier in Tübingen. Das ist so ein Koloss, der in den 80er Jahren gebaut wurde von einem gewissen David Klavins, und das Teil ist irgendwie fast 2 Tonnen schwer, hat fast eine Höhe von 3 Metern oder 4 Metern sogar, 3 Meter Länge, und es gibt wohl auch die Ambition, ein noch größeres Klavier zu bauen, und das Geld, was hier mit dieser Platte eingenommen wird, die Einnahmen werden sozusagen diesem großen, noch größeren Klavier zugutekommen. Die Platte gibt es auch umsonst im Netz zum Runterladen. Man kann wahrscheinlich dann freiwillig Geld spenden und natürlich auch auf richtig Vinyl und CD als Tonträger erwerben. Und wie gesagt, der Gewinn geht dann diesem Klavier zu. Das Ganze initiiert am Piano Day, auch so ein Ding, welches Nils Frahm initiiert hat mit ein paar Freunden aus seiner Clique. Das war schon vor ein paar Tagen irgendwie, diese Platte auch schon seit einigen Wochen draußen, aber jetzt erst hier in der Sunday Shows Redaktion sozusagen angekommen. Nochmal ein Song von Nils Frahm. Ja, Song eben gerade hörten wir Ode oder Ode wahrscheinlich, weil alle Titel hier auf Englisch sind. Der nächste heißt Some. Thank you. Nils Frahm hörten wir mit Some, der Song vom Album. Song kann man eigentlich gar nicht dazu sagen. Dieses Klavierstück von seinem Album Solo, aufgenommen an diesem riesen Klavier an einem einzigen Tag, in einem einzigen Take. Und ja, schon fast E-Musik, die Nils Frahm hier macht. Gar nicht mehr elektronisch verfremdet oder sonst irgendwie modifiziert. Kennt man gar nicht von ihm. Und sehr ruhig auch. Eigentlich ist er sonst ein Tick nervöser unterwegs hier. Eher die ruhige Variante. Nils Frahm hat auch gerade den Soundtrack gemacht für den Film Victoria, der gerade in den Kinos läuft und der auch in jeder Munde sozusagen ist. Da geht es um eine Spanierin, die eine Nacht in Berlin verbringt, ein paar Leute kennenlernt und dann sich so ein bisschen treiben lässt. Das Ganze von dem Regisseur Sebastian Schipper inszeniert, der ja auch damals absolute Giganten gedreht hat und ja, der Film soll gut sein, der Soundtrack auf jeden Fall auch sehr eigen. Music for the Motion Picture Victoria. Hier hören wir Nils Frahm mit dem Song Them. Nils Frahm, also inzwischen auch unter die Soundscore-Menschen gegangen. hier mit Music for the Motion Picture Victoria. Nils Frahm hörten wir mit, wie hieß er noch hier, der Song Them. Die Platte, es gibt noch einen anderen Künstler drauf, und zwar DJ Kotze mit einem Remix. Ansonsten wirklich nur Nils Frahm, der hier die Musik beigesteuert hat. Ich weiß nicht, ob es im Film auch wirklich so ist. Wäre schon vielleicht ein Tick langweilig. Aber warum nicht, wenn also das ein bisschen im Hintergrund bleibt, das Ganze. Und genauso klingt es auch so ein bisschen Ambient-lastig, wahrscheinlich im Film gar nicht so richtig wahrzunehmen. Dann hat er wahrscheinlich alles richtig gemacht. Nils Frahm hier nochmal mit dem Song The Shooting, auch von dem Soundtrack zu dem Film Victoria. Thank you. quisiste ser a mí una frazada, pero mi corazón no lo soportó. Quizá después no habrá más fracturas, monstruos que al final vienen a morder. Aunque dejen soledad y soledad, den Sunday Service, und das gerade eben war Musik von unserem Album der Woche. Das kommt dieses Mal von einer Band aus Peru, die heißen Kanakui el Tigre, und das Album dazu Quema, Quema, Quema. Kanakui el Tigre kommen aus Lima, sind nur zu zweit. Nico Saba und Bruno Bellatin heißen die beiden, haben vor 5 Jahren, muss es gewesen sein, ihr Debütalbum veröffentlicht. Das ist damals in Peru ziemlich gut angekommen, war auch irgendwie Album des Jahres in dem Land und wurde ziemlich hoch gehandelt, aber ist außerhalb Perus irgendwie nicht erschienen, zumindest nicht in Europa. Und jetzt ist es hier mit Quema, Quema, Quema sozusagen das zweite Werk dieser Band, aber das erste, welches außerhalb Perus veröffentlicht wird. Eben gerade war ihr Song Pulpos zu hören, und hier kommen sie nochmal mit Quien se queda, quien se va. Es el indicio. Quince Quiera Quien Se Va. Das waren Kanako y El Tigre, zwei Herren aus Lima. Die haben, als sie noch Teenager waren, in Downtown Lima so Punkbands gespielt. Inzwischen haben sie ihren Stil ganz ordentlich verändert, wie wir gerade hören konnten. Quema, Quema, Quema, das neue Album dieser Band, ist eigentlich ganz klassischer Indie-Sound, ein bisschen Folk, vor allen Dingen auch ein bisschen peruanischer Folkloristik dabei. Und das macht diese Platte auch gerade so spannend, muss ich zugeben. Also wenn man die hört, ist die wirklich aus einem Guss 10 Songs drauf. 2 singen sie auf Englisch, die anderen 8 sind dann natürlich auf Spanisch zu hören. Und die Platte ist wirklich sehr, sehr charmant gemacht. Es gibt auch ein tolles Video zu einem Song, und zwar zu Si Te Mueres Mañana, den hören wir gleich. Da sind so ein paar Teenager mit Longboards und Skateboards unterwegs durch die Küstenstraßen oder auf den Küstenstraßen Limas, und es ist wirklich ganz, ganz toll anzuschauen. Diese Gegend, teilweise sehr trist, aber auch teilweise sehr farbenfroh und ein bisschen widersprüchlich das Ganze. Die Musik ist der richtige Soundtrack dafür. Kanako y El Tigre, also mit Quema, Quema, Quema, unser Album der Woche hier beim Sunday Service, und hier der eben schon angesprochene Song Si Te Mueres Mañana. Debe su vida a todas las tardes que vieron sus padres. Y busco un cuerpo donde habitar. Luna menguante, pide un deseo que ampare el invierno. Y tiene un don para hacerlo estar. Escapamos del colegio para aprender. Adolescente, retaste a la autoridad. Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada, con ganas de nada, con ganas de nada. Y si te mueres Si te mueres mañana. Das waren Kanako y el Tigre, das Ganze vom Album Quema, Quema, Quema. Das heißt wie brennt, brennt, brennt. Ja, und das ist ja Album der Woche. Brennt nicht vom Sound her, aber macht auf jeden Fall Spaß. Dazu auch mehr, wie gewohnt, auf der Homepage unter sundayservice.de. Und hier geht's weiter mit FFS, Franz Ferdinand und die Sparks und ihrem Song Police Encounters. You come to Harlem. All the space we had to see. But I remained in Harlem. Had to pay my parking fees. Felt just like B.T. Barnum. Caught a couple bitter plays. I should have stayed in Harlem. Then I heard a policeman say, I think we should disarm him. I think we should strong arm him. So out of place in Harlem. Encounters, das waren FFS. FF sind Franz Ferdinand und S, das sind die Sparks, die haben sich zusammengetan. Franz Ferdinand kennt ihr hoffentlich alle natürlich, die Band aus Glasgow, um den Sänger und Frontman Alex Kapranos zusammen mit Nick McCarthy, Bob Hardy und Paul Thompson sind ja seit ihrer Single Take Me Out eigentlich fast richtige weltliche Popstars geworden. Und dann die Sparks, so eine Band aus Los Angeles kommen sie, gegründet Ende der 60er Jahre. Die beiden Brüder Ron und Russell Mayall sind das und die sind immer noch aktiv. Und wie kommst du zu dieser Kollaboration, die ja schon etwas merkwürdig ist, weil einfach eine ganz andere Generation hier zusammen musiziert? Ganz einfach, Alex Kapranos von Franz Ferdinand war für schon früh irgendwie Sparks-Fan und sieht sich selbst auch total beeinflusst von der Musik der Sparks, hat irgendwann seinen Bandfreunden was von denen vorgespielt. Sie haben auch hier und da ein paar Coverversionen im Programm gehabt und irgendwie waren sie alle große Sparks-Fans. Das haben die Sparks wohl mitbekommen, mochten auch die erste Musik von Franz Ferdinand, also die ersten Singles. Und dann gab es schon irgendwie ein Treffen, um mal eine Idee zusammen was zu machen. Aber da kam der Welterfolg dazwischen von Franz Ferdinand und erstmal wurde das Ganze nach hinten verschoben. Und jetzt ist es soweit. FFS wurden geboren. Franz Ferdinand und die Sparks. Und diese Kollaboration klingt erstmal merkwürdig, aber musikalisch passt das schon irgendwie. Heavy, wenn Alex Kapranos zusammen mit Russell Mayle hier singt, beide zusammen in den Lead-Vocals, dann hat man da nicht das Gefühl, dass dort irgendwie Sohn und Opa zusammen singen, sondern eher ziemlich gleichberechtigt, nebeneinander sind, was Stimme und auch wahrscheinlich was Songwriting betrifft. Noch ein Song von eben diesem Album FFS, der heißt So Desu Ne. She's climbing my food. Hörten Jaakko Aino Kalevi, der kommt aus Finnland, aus Helsinki, war dort im früheren Leben mal Straßenbahnfahrer, hat dann eine Platte aufgenommen, die heißt einfach nur Jaakko Aino Kalevi, wie er selbst halt auch, und ist dann ins hippe Berlin gezogen, weil als Musiker wahrscheinlich dort ein bisschen mehr Chancen sind, um ein bisschen größer rauszukommen. Was er jetzt tut mit seinem Debütalbum, weiß ich nicht, aber mal schauen. Die Sounds eher Synthi-lastig, die Stimme eher so ein bisschen verhuscht und manchmal auch so facettmäßig, schon sehr eigen das Ganze. Night at the Field hörten wir von Jaakko Aino Kalevi. Das war der Sunnyverse für heute. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Song kommt von Will Sampson und Heimer von dem Album Animal Hands. Hier der Song Up in the Dust. No one's alone.